1. Diocese Leid ist für den Musikmeister bestimmt und wird von David Verfurst. 2. Der König empfindet große Freude über den Markt, Herr, und jubelt überschwänglich über die Hilfe, die du ihm gewartest. 3. Du hast ihm gewart, wonach sein Herz verlangte, und hast ihm kein bitter verweigert, die vor dich gebracht hat. 4. Du bist im IT Reichum Siegen und Gegend kommen und hast ihm als Zeichen seiner Word ein Krone aus feinstem Gold aufgesetzt. 5. Als dich am Leben bat, hast du ihm dies bitter erfüllt und ihm ein dauerhafter Existenz geschenkt, die bis in Ewigkeit reicht. 6. Durch den Unterstützung hat großen Ruhm erlangt, da du in MIT Königlicher Magestat und beeindruckende der Hoheit ausgestattet ist. 7. Du hast in dazu bestimmt, für all Zeiten ein Siegen zu sein, und schenkst ihm tief Freude durch den unmittelbar Gegenwart. 8. Da der König sein Vertrauen auf den Herrn setzt, wird durch deine des höchsten Niemals in seiner Position erschattet werden. 9. Dein Markt wird all dein Feinde aufspüren, so dass dein Storkhand die Genigen erregt, die dir im IT has begegnen. 10. Sobald du erscheinst, wirst du siey in einem glühenden Ofen vernichten, der Herr wird sie in seinem Zorn verzehren und durch Feuer ausloschen. 11. Du wirst eine Nachkommenschaft vollständig von der Ode tilgen, so dass eier Spur unter den Menschen für immer verschwindet. 12. Selbst wenn sie Bosplan gegen dich schmieden oder tuckisch absichten verfolgen, werden sie letztlich keinen Erfolg damit haben. 13. Du wirst sie's erflutscht zwingen, indem du den Waffen direkt auf sie richtest und sie so in die Eng trapst. 14. Erheb dich, Herr, in deiner gewaltigen Markt, damit wir den Storkin Leidern feiern und deinen Namen Ruhmen können.